WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht, so wie gestern. Und das bedeutet, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Markus und Markus ist 36. Guten Morgen, Markus. Hallo. Nee. Dann haben wir als erstes die Christel. Und Christel ist 73. Guten Morgen, Christel. Guten Morgen. Christel, schön, dass du da bist. Und was geht es denn bei dir? Ja, erstmal schön, dass ich mit dir mal sprechen kann. Ja, gerne. Und dann geht der Daumen. Vor 6 Wochen ist mein Mann verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Vor 6 Wochen ist der Mann verstorben. Ist er plötzlich verstorben? Nee. Der hatte Lungenkrebs. Mhm. Und war die letzten 1,5 Wochen im Hospiz gewesen. Ja. Wo er aber nicht hin wollte. Er wollte da nicht rein, aber mir blieb ja nicht anders übrig. Und da war die beste Versorgung, die er eigentlich haben konnte. Ja, das glaube ich auch. Ich hätte zu Hause nie geschafft. Du hättest die Pflege alleine nicht geschafft zu Hause? Ah, nein. Was musste man alles machen bei ihm? Wie? Bevor er da hingekommen ist, musste ich ihn zu Hause schon windeln und sein Essen machen. Und ja. Er konnte zum Schluss dann kaum da. Er konnte dann auch nicht mehr laufen. Ja. War er noch bei klarem Verstand? Ich weiß es nicht. Aber er hat noch sagen können, dass er da nicht hin will. Nee, direkt zu mir hat er auch nie gesagt. Zu wem hat er das denn gesagt? Er sprach mit seiner Schwester darüber. Mhm. Und die hat ihm wohl noch gesagt, naja, vielleicht kommst du noch mal nach Hause, obwohl das ja nicht mehr ging. Und hast du ihn denn nicht gefragt, wir wollen, das ist das Beste für dich? Wir mussten das ja damals machen, sonst hätte ich ihn ja nicht reinbekommen, dass wir die Gespräche geführt haben mit jemand aus dem Hospiz. Ja. Und da musste er ja auch unterschreiben, dass er das möchte irgendwann, wenn es nicht mehr geht. Ach so, genau, das war dann viele Wochen davor. Ja, das war im April gewesen. Ach so, und das hat er aber dann, dem hat er zugestimmt? Ja, aber wir haben nie wieder drüber gesprochen. Damals im April war das, hat er das zögerlich nur? Ja. Vielleicht war ihm ja auch gar nicht so ganz klar, was ein Hospiz ist, oder? Na doch, die Frau hat uns das eigentlich ganz gut erklärt. Ja. So, und dann stand es dann kurz bevor, dass er dann eingeliefert wurde in das Hospiz. Ja, und dann hat er. Das kam dann auch, wie gesagt, auch, das ging alles so rapide abwärts, so ganz schnell. Mhm. Der hatte durchweg hat er Chemotherapie bekommen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das alles so zustande kam, dass das so schnell alles ging. Sonst er kam ins Krankenhaus, wie gesagt, da konnte aber dann nicht mehr laufen oder wollte auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ist er denn von zu Hause aus ins Hospiz oder vom Krankenhaus? Ja, er kam ins Krankenhaus, weil er früh nicht mehr aus dem Bett kam. Mhm. Also da konnte er nicht mehr laufen. Ich hatte eine Nacht einen Pfleger gehabt. Er ist ja nicht mehr aus dem Sessel rausgekommen. Die hatten dann ins Bett gebracht und er hatte inzwischen ein Pflegebett und hat die Gitter hochgemacht. Was hat er gemacht? Die Gitter von dem Pflegebett. Die Gitter. Und früh morgens, da saß er dann im Bett. Ich habe das ja nicht so mitgekriegt, wie lange der da schon gesessen hatte und hatte schon ganz dicke Füße gehabt und kam ja nicht raus. Und mir blieb ja nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen. Und die haben uns ins Krankenhaus gebracht. Ist er dann von dem Krankenhaus ins Hospiz gekommen? Ja. Also so war der. Erst Krankenhaus und dann Hospiz. Ja, da war er 3 Tage im Krankenhaus Und dann haben sie ihn ins Hospiz gebracht, ja. Aber das zeigt ja schon, Christel, wirklich, wie schlimm es um ihn stand und wie schwer und schwierig die Pflege auch war. Machst du dir denn Vorwürfe, dass er dann ins Hospiz gekommen ist? Er hat mich ja nicht mehr angeguckt. Während der Zeit im Hospiz? Ja. Aber du weißt gar nicht genau, wie sein Zustand war? Nein. Hat er nichts mehr gesagt? Nein. Gar nichts? Kaum. Kaum noch irgendwas. Das Einzige, das hört sich zwar jetzt ein bisschen komisch an, da juckten mir die Zehen, das Bein so und ich kratzte mich und das war die einzige Reaktion in der ganzen Zeit, wo er zu mir sagte, na besser der Fuß als die Nase. Weil er hatte das Sauerstoffzeug da drin und das muss ihm dann irgendwie immer gejuckt haben. Also hat er dann noch fast einen Scherz gemacht, ne? Ja. Darüber. Das war das Einzige, was ich in der ganzen Zeit in die anderthalb Woche von ihm zu hören bekommen habe. Waren das quasi seine letzten Worte? Ja. Und eigenartigerweise, seine Schwester war da und die sagt, ach, der hat aber mit uns gesprochen. Und das kann ich mir alles nicht so erklären, warum und weshalb. Warum dann mit dir nicht? Ja. Warst du dabei, als er dann gestorben ist? Nee, dabei war ich nicht gewesen. Die riefen mich abends an um 8 und sagten ihm, dass es ihm schlechter ging. Ich war den Tag davor, war ich noch da. Da habe ich aber schon gemerkt, dass ihm das schlecht ging. Und da riefen sie mich an, aber wussten auch nicht so genau. War nicht logischerweise. Das kann man ja auch nie so ganz genau sagen. Sondern man kann es erahnen. Und riefen mich dann um 8 an und sagten mir, dass er um 5 verstorben ist. Und wir waren dann aber alle noch da gewesen und haben Abschied genommen. Dann riefen die aber später an. Wenn er um 5 verstorben ist, riefen die erst um 8 an? Ja, weil ich gesagt hatte, ich hatte das ausgemacht zwischen 22 und 8 Uhr. Sonst hätte ich ja nie geschlafen. Okay. Und wie lange wart ihr verheiratet, Christian? 25 Jahre. Ja. Wie war die Ehe? Die war nicht so gut. Nicht so gut? Nein. Er war immer Alkoholiker. Was war für dich das Schlimmste in dieser Ehe? Das Schlimmste war gewesen, da war ich im Krankenhaus gewesen. Ich habe eine Tochter, die ist geistig und körperbehindert. Und ja, das war natürlich auch, wo er getrunken hatte, dass er sich an ihr vergehen wollte. Und das war eigentlich das Schlimmste für mich gewesen. Aber es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Nee, ist nicht dazu gekommen, weil die kleine Tochter dazu kam. Also er hat versucht, sie zu vergewaltigen, kann man das sagen? Ja, irgendwie ja. Und deine Tochter, wie hat die denn reagiert darauf? Ich weiß es nicht, ich war ja nur im Krankenhaus gewesen. Welche Körperbehinderung hat sie? Na, die hatte als Kind hatte sie Hirnhautentzündung gehabt. Und dadurch war sie eben, vieles hat sie auch gar nicht so mitbekommen. Aber manchmal, wie gesagt, auch diese Menschen haben ja so einen Trieb, der bleibt ja auch nicht aus. Und hat es manchmal auch drauf angelegt oder hat sich auch gar nicht dabei gedacht, irgendwie, wenn sie sich vor ihm ausgezogen hat oder irgend so. Wie alt war denn genau deine Tochter? Da war sie 20. 20, Und da ist die Kleine dazwischen gekommen, also dein Enkelkind quasi. Nee, die kleinere Tochter. Achso, es gibt noch eine kleine Tochter. Verstehe. Die sind, war so ein Nachzügler noch gewesen. Und die sind alle so 20 Jahre auseinander. Hat dein Mann dich geschlagen in der Ehe? Nee. Das hat er nicht gemacht. Aber die ganze Zeit Alkohol getrunken? Ja. Er war Alkoholiker während der ganzen Ehe? Ja. Das ist ein hartes Schicksal für einen Partner? Bis zum Schluss eigentlich. Noch bei der Krankheit. In der Krankheit auch noch. Ja. Bis darunter dann, das war schon, sonst hat er ja immer noch Schnaps getrunken, aber das ging dann zum Schluss, also 1-2 Jahre vorher hing das ja nicht mehr so. Da hat er dann bloß noch Bier getrunken. Ja. Welche Mengen hat er denn früher so verbraucht? Oh, so eine Pulle Schnaps und ich kann dir das ja nicht so genau sagen, was er getrunken hat. Aber eine ganze Menge wahrscheinlich. Das war eine ganze Menge gewesen. Ja. Er war auch etliche Male zum Entzug. Und das war dann auch so, was einen da mitgenommen hat, wo er dann im Delirium war und dann auch gewickelt wurde dort und Nee, es war alles nicht schön gewesen. Gab es zwischen euch beiden Zärtlichkeiten? Nein, kaum noch. Die letzten Jahre gar nicht mehr. Mhm. Da war 8 oder 9 Jahre lang, war er dahin gar nicht mehr. Da war er impotent gewesen. Mhm. Mhm. Ist aber auch nicht zum Arzt gegangen oder irgendwas. Mhm. Das hat ihn zwar wahrscheinlich auch alles mitgenommen und, ja, und aber gemacht hat er ja nicht dagegen. Ja. Wie alt ist er jetzt geworden? 70. 70. Mhm. Und also, trotz alledem, wenn ich hier alleine sitze, der ist leer. Ja, das glaube ich. Mag gewesen sein, aber du ist aber trotzdem wird viel doch jetzt. Ich glaube, Christel, dass ihr das mit dem Hospiz genau richtig gemacht habt. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Also A hat er damals im April ja zugestimmt. Ja. So. Dann hast du es gerade ja schon geschildert, wie schwer krank er war. Du bist auch eine Frau von 73 Jahren. Und irgendwann kann man das und schafft man das auch nicht mehr. Und ein Hospiz, man schiebt ja Menschen nicht ab in ein Hospiz. Das hat er aber wahrscheinlich angenommen, dass ich ihn abschiebe. Man wird dort ja ordentlich betreut, hervorragend betreut. Ja, der hervorragende Pflege dort, ja, die waren alle so nett gewesen. Und ich glaube, dass du das Richtige gemacht hast. Ich glaube es wirklich. Vielleicht hat er es irgendwie noch anders aufgefasst, aber man weiß ja gar nicht, wie klar sein Geisteszustand noch war. Man kann das eben, das wusste ich ja eben nicht. Das macht mir auch so zu schaffen, weil ich das eben nicht weiß. Die Pfleger, die sagten, ach, der ist immer nett und. Ja, davon habe ich auch nicht gemerkt. Weißt du, Christa, nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Fehler gemacht, was ich nicht glaube. Aber nehmen wir mal an, du hättest einen Fehler gemacht. Er hat 27 Jahre einen Fehler gemacht. Und er hat schlimme Fehler gemacht. Hat aber nie eingesehen. Ja, eben. Er hat viele schlimme Dinge getan. Du hast gerade ein paar angedeutet oder erzählt. Er hatte dir die Alkoholerkrankung angetan und zugemutet. Selbst wenn du einen kleinen Fehler gemacht haben könntest, wäre der verzeihlich. Ich habe ja nichts gemacht, nee, weiter. Nee, ich finde es genau. Genauso wie er auch annahm, dass ich fremdgegangen bin oder gehe oder was. Das hat er mir dann auch nach dem Krankenhaus gesagt. Na, das, was du sonst heimlich gemacht hast, kannst du jetzt offiziell machen. Das hat er dir noch gemacht. Ich habe ja nichts gemacht. Na, dann hättest du fast schon auch ein Recht, etwas zornig zu sein. Weißt du, wenn er dir sowas auch noch an den Kopf geschmissen hat. Du musst jetzt einfach versuchen und lernen mit dieser Lücke, diese Lücke zu verarbeiten und mit der Trauer fertig zu werden. Du kommst aus Berlin, ne? Das höre ich. Ja. Ja. Wir werden dich erstmal zurückrufen, meine Psychologin, die Sabine, und wir werden dir mal noch ein paar Sachen an die Hand geben, wo du, wenn es dir mal sehr schlecht geht, wo du in Berlin hingehen kannst. Ich habe ja auch noch eine Tochter, die hat Schizophrenie. Die wohnt auch hier bei mir im Haus. Oh. Also im Haus, nicht im Haushalt, sondern hat eine eigene Wohnung. Aber der jetzt genauso, wie gesagt, die hatte das der damals alles mitgekriegt und die hat mir das lange vorgeworfen, dass ich überhaupt bei ihm geblieben bin, obwohl er das gemacht hat. Also, mit der großen Tochter. Da ist wahrscheinlich noch viel zu besprechen. Ja. Liebe Christel, ich sag's nochmal, du hast es richtig gemacht, finde ich. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich an. Ja. Viel Kraft und alles Gute nach Berlin. Ja, gut, danke. Gerne. Tschüss, Christel. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, freie Themennacht. Ich würde gerne heute, also über alles Mögliche, reden mit euch, gerne auch über Wollis. Und wer sich da angesprochen fühlt, wird wissen, was ich meine. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen unter den Zuhörern, die so etwas tun. Hier ist Kai. Kai ist 19. Guten Morgen, Kai. Hallo. Hallo, Kai. Um was geht's? Ach ja, im Moment ist irgendwie alles nicht so gut. Bei mir läuft es überhaupt nicht gut. Ich fühle mich ziemlich mies im Moment. Erzähl mal, was ist denn los? Also, ich bin halt im Moment im Abiturstress. Ich habe zwar schon 2 Klausuren geschrieben, aber eine Klausur und die mündliche Prüfung, die steht halt noch vor. Ich komme halt im Moment überhaupt nicht mit dem ganzen Stress klar. Weil irgendwie, ich fühle mich da teilweise so ein bisschen verlassen, weil meine Eltern haben halt kaum Zeit für mich, mein Bruder zieht jetzt aus und naja, hin und wieder dann, ich weiß echt nicht mehr so, was ich alles machen soll. Dann, wenn es mir dann schlecht geht, dann kommt es halt echt manchmal dazu, dass ich dann manchmal ein Bier trinke oder sogar einen Joint rauche, damit ich so den ganzen Stress ertragen kann. Zwei Klausuren hast du schon geschrieben. Wie viel musst du noch? Eine schriftliche, das ist eine LK-Klausur und dann noch eine mündliche Prüfung. Also das ist ja überschaubar. Ja. Kann man ja sagen, dass die also 60% schon geschafft hast. Kann das sein? Kann man so sagen? Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Ja. Und was hast du für ein Gefühl bei den bereits geschriebenen Klausuren? Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, also bei der ersten Klausur war ich total panisch und bin ziemlich nervös in die Klausur gegangen. Es lief zwar ganz glatt, aber ich habe halt ein ungutes Gefühl dabei. Es könnte auch genau in die andere Richtung gehen und eine total scheiß Klausur werden. Welche Noten oder wie standst du denn bisher so? Bis jetzt war ich generell in der Schule nicht so gut. Ich hatte ziemlich Probleme, mich zu konzentrieren und der Unterricht hat mich oft gelangweilt und dann fällt es einem schwer, so alles aufzunehmen. Und wenn man dann Abitur schreibt, dann muss man das halt natürlich wieder alles so aufgreifen. Mhm. Hast du dich denn ordentlich vorbereitet? Ja, natürlich. Ich habe mich vorbereitet, aber dadurch ist man dann natürlich total gestresst. Ich hatte Schlafprobleme in letzter Zeit. Mhm. Es geht halt wirklich also ziemlich auf die Nerven. Sagen wir mal, Kai, bis zu einem gewissen Grad ist das ja ein völlig normaler Zustand, den wir alle irgendwo bei irgendwelchen Prüfungen schon erlebt haben, dass man, wenn man so davor steht oder mittendrin ist in so einer Phase, geht einem natürlich die Flatter. Das ist ja fast nichts Außergewöhnliches. Ja. Und dass man dann zwischendurch auch mal denkt, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich krieg fast gar keine Luft mehr, ist auch noch fast okay. Ja, das stimmt schon. Dann darf man natürlich nicht den Fehler machen, dass man jetzt da übertriebenermaßen Alkohol trinkt, weil da schadest du dir ja selbst mit. Du bist mitten in der Klausurphase. Du brauchst ja deine Kräfte. Ja. Aber ich glaube, da muss man einfach versuchen, auch cool zu bleiben. Und zu sagen, das manchmal ziemlich schwer, so cool zu bleiben. Also meine Freunde, die können das alle gut, die sagen, ja, kein Problem, ich lerne ein bisschen, dann schreibe ich die Klausur so, aber keine Ahnung. Du hast doch, so kommt es mir vor, du hast doch keinen, mit dem du so da offen drüber reden kannst, oder? Nee, das ist halt das Problem. So, wenn ich halt mit Freunden drüber rede, die sehen das alles cool und meine Eltern, die sind halt nicht zu Hause. Und wenn mein Bruder jetzt auch noch weg ist. Die Eltern sind nicht viel zu Hause, sagst du. Nee, mein Vater, der ist Hausmeister, der arbeitet so gut wie den ganzen Tag. Der arbeitet halt auch außerhalb der Stadt, deswegen muss der immer ziemlich weite Fahrwege. Mhm. Meine Mutter ist Sekretärin, die kriege ich sowieso kaum noch zu Gesicht. Mhm. Auch nicht mal abends, dass man so ein paar Worte reden kann, später? Mit wem? So am späten Abend auch nicht? So, ja, dann versuche ich halt zu schlafen. Ja, verstehe. Jetzt allerdings bist du noch wach zu später Stunde. Ich habe morgen schreibe ich auch keine Klausur und deswegen, wenn ich da schlafen kann, dann versuche ich es halt mal hier probieren. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir einfach jetzt mal ein bisschen darüber quatschen. Da geht vielleicht schon mal so der erste Druck weg. Ich finde, man sollte das so von der guten Seite sehen. Du hast schon das meiste hinter dir. Wir gehen mal davon aus, dass es ordentlich gelaufen ist oder einigermaßen ordentlich gelaufen ist. Ja. Die nächste Strecke schaffst du auch noch. Okay. Und hoffentlich ein bisschen auch. Ja, und weißt du, Kai, wir wollen mal das Schlimmste denken. Selbst wenn es nicht geklappt hat, geht die Welt auch noch nicht unter. Dann gibt es auch noch eine Perspektive. Sage ich jetzt nur mal so, das müssen wir gar nicht vertiefen, aber das ist auch nicht das Ende deines Lebens. Es wäre nicht das Ende deines Lebens. Ja. Wie gesagt, weißt du, die anderen sagen so zu dir, dass die das nicht so empfinden. Vielleicht schämen die sich auch, das zu sagen, weil jeder will ja cool wirken. Ja, das stimmt auch wieder. Ich glaube, dass fast allen die Flatter geht in der Situation, in der du jetzt bist. Fast allen Leuten. Fast allen. Ja. Das kann ich mir im Prinzip auch vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob das denen bei denen halt auch so Auswirkungen hat auf Schlaf und Konzentration und dass man so dauerhaft so gestresst ist. Mag sein und mag nicht sein. Also bei manchen ja, bei manchen auch nicht. Das ist jetzt so eine Phase, wo du einfach denken musst, Zähne zusammen, noch alles gut vorbereiten, was man vorbereiten kann und durch. Ja. In ein paar Wochen ist der Spuk vorbei. Wie lange dauert es noch ungefähr? Diese Woche noch die eine Klausur und dann im Mai noch die letzte Prüfung. Ja, siehst du, das ist doch völlig überschaubar. Das heißt, in 4 Wochen ist alles vorbei. Ja, hoffentlich. Und dann kannst du dich auf den Sommer freuen. Ja. Ja. Also, alles noch im grünen Bereich, Kai. Mach dir mal keine Sorgen. Darf ich noch mal kurz meine Freunde grüßen? Kai, ungerne. Dann haben wir hier eine Grußsendung und dann verkommt das alles so. Bitte, ich bitte dich um Verständnis. Trotzdem danke, echt danke. Gut, Kai. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Auf klar, okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und weiter geht's mit Maria. Maria ist 48. Guten Morgen, Maria. Hallo. Hallo, Maria. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine Affäre. Eine Affäre, die du hast? Die ich hab, ja, seit 7 Jahren. Das ist im 7. Jahr. Erzähl mal ein bisschen. Ja, und zwar habe ich ihn kennengelernt in der Kneipe. Und ich kannte ganz gut seine Mutter. Und ja, irgendwie habe ich mich in den verliebt und... Wie alt ist denn die Affäre? Bitte? Wie alt ist die Affäre? Also wie alt ist der Mann? Der Mann ist 42, ich bin 48. Okay. Ich bin 6 Jahre älter und ja, und dann haben wir uns kennengelernt und wir haben dann eine Affäre, wir haben dann was angefangen miteinander, aber... Die Mutter, die wollte das nicht so gerne. Die Mutter mischt sich noch bei einem 40-jährigen Mann ein? Ja. Aha. Wohnen die denn zusammen? Nein, die wohnen nicht zusammen. Und aber die hat immer noch so, die hat ihn bezeichnet als schwieriges Kind. Und sie musste immer aufpassen auf den und ich weiß es nicht. Irgendwie. Können wir ihn salopp ein Muttersöhnchen nennen? Ja, ich glaube, der macht alles so, wie seine Mutter es will oder so. Dann wäre die Bezeichnung ja zutreffend. Ja. Er hat aber keine Frau oder keine feste Beziehung. Nein, der hat zurzeit keine feste Beziehung. Der war noch vor 2 Wochen bei mir und also ich meine, jetzt in der hat er noch keine feste Beziehung. Okay, das ist schon mal beruhigend, aber ihr seid 7 Jahre, habt ihr eine Verbindung schon. Und ja, während dieser 7 Jahre war er immer solo? Nein, war er nicht. Er hat 2 Beziehungen gehabt. Aha. Und die 7 Jahren und ist auch immer zu mir gekommen, ne? Aha, also du warst wirklich die geheime Affäre dann. Und mit die letzte, die hat mir nochmal eine SMS geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass sie das ist. Die hat von jemandem einen Tipp gekriegt oder meine Handynummer gekriegt. Oh. Und da hat sie mir eine SMS geschrieben, ob ich den kenne. Und ich wusste gar nicht, wer das ist. Dann habe ich geschrieben, ja klar, kenne ich den, ne? Mhm. Und dann war das eine, naja, mit der er zusammen war jetzt, ne? Wie lange war er denn mit dir zusammen? Ja, ich schätze mal so 2 Jahre. 3 Jahre. Und er hat dir davon nichts erzählt? Ich wusste das ja. Ich habe auch nicht nachgefragt. Weil es tut mir einfach weh, weil ich den liebe und ich will den einfach. Und, wie ging das denn weiter? Dann schickt diese Frau dir eine SMS. Kennen Sie den? Und dann sagst du ja. Und wie ging das dann weiter? Ja, dann ging es weiter von... Also wir haben es auch teilweise beschimpft oder was weiß ich und... Ihr beiden Frauen? Ja. Obwohl ich die gar nicht kenne und die wollte mich anrufen und ich wollte das nicht und ja, irgendwann hat er ihr dann wohl erzählt, die ist krank und was weiß ich, ja. Moment, was? Er hat erzählt, du bist krank? Ja. Krank inwiefern? Er hat gesagt dann, du bist krank. Seelisch krank. Sie ist krank, ich bin krank. Also, ne? Er meinte dich damit. Und ich will ihn, aber er will nichts von mir. So hat er es dann dargelegt. Also er hat sich rausgelogen. Ja. Und auf üble Art und Weise dich noch als Idiotin dargestellt. Ja. Ne? So habe ich es jetzt verstanden. Ja, genau. 7 Jahre geht das Theater. 7 Jahre bist du verliebt. Den, ja. Was wäre denn dein Wunschtraum? Mein Wunschtraum wäre, wenn ich den kriegen haben könnte, ja. Für immer, dass du richtig mit ihm zusammen bist. Ja. Und das weiß er. Ja, ich glaube schon. Wie, ich glaube schon? Nach 7 Jahren hast du ihm das nicht mal klar gesagt? Doch, ich habe dir das schon mal gesagt, dass ich den liebe und so, aber ich habe ihn auch gefragt. Ja, und was sagt er? Warum können wir nicht zusammen sein? Und dann hat er gesagt, du weißt es doch. Ja. Weißt du's? Nein, ich weiß es nicht. Dann habe ich auch gesagt, ich weiß es nicht. Ja? Ja, aber darauf habe ich keine Antwort wieder gekriegt. Ja, dann habe ich auch nicht nachgehakt wieder und dann... Also der hatte zwei feste Beziehungen, wie du, soweit du weißt, ja, was du mir gerade erzählt hast. Hatte zwei feste Beziehungen hat er gehabt. Hat er neben dir noch andere Frauen neben seinen festen Beziehungen gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt, dass der seit Dezember ist er wieder solo. Single. Und aber du weißt nicht, ob es neben dir noch andere Frauen gibt, weißt du nicht? Nein, das weiß ich nicht. Nee. Er hat nur gesagt, dass er halt keinen Sex hatte, sondern ja, eine Runterholung. Ja. Wie oft seht ihr euch denn? Selten. Selten auch noch? Was heißt selten? Wie oft im Monat? Ja, wir haben uns erst die letzte Zeit haben wir uns so einmal im Monat gesehen und dann im Winter war das 3 Monate gar nicht. Mm. Und früher, in den früheren Jahren, wie war das da? Ja, am Anfang war das ganz viel. Ich verstehe. Und wenn ihr euch trefft, dann geht's wahrscheinlich immer in die Kiste, oder? Ja. Immer. Ja, gut, wir unterhalten uns schon, aber... Natürlich, aber es endet dann immer im Bett. Ja, wir sind fliegend immer im Bett. Mhm. Du hast mit ihm noch nie irgendwas anderes mal gemacht? Essen gehen, Kino, Theater, irgendwas? Doch, er hat mal in Wesel gewohnt und dann war ich auch mal da. Und ich war dann bei ihm und wir waren auch... So von meiner Sicht aus hat das funktioniert. Wir haben zusammen eingekauft und wir haben gekocht und... Aber von seiner... Ich weiß es nicht. Und dann hat seine Mutter angerufen und dann war schon, nicht so laut, ne? Die durfte kein Ton von dir geben, nicht, dass sie es hört, dass du da bist ja, oder irgendwie sowas. Ja. Ich denke schon, dass es einiges an seiner Mutter liegt. Wer weiß denn von dieser Beziehung? Also nur die Mutter oder gibt es noch andere Leute? Ja, die Mutter wusste das früher, von Anfang. Hm. Jetzt nicht mehr. Jetzt weiß sie das nicht mehr. Jetzt ist das geheim einfach. Es weiß keiner. Liebe Maria. Ja. Liebe Maria. Erklär mir doch mal bitte, warum du sowas Demütigendes so viele Jahre mitmachst. Ich weiß auch nicht, weil ich den liebe. Ja, weißt du, da kann ich jetzt erstmal muss ich ein bisschen mit den Schultern zucken. Der scheint dich ja nicht zu lieben. Und dann muss man doch auch irgendwann mal die Konsequenz ziehen. Ja, ich habe dir auch eine SMS geschrieben und ich hatte ja auch Schluss gemacht mit ihm. Aber dann hat er wieder, nach ein paar Wochen hat er wieder geschrieben. Ja, und dann muss man, wenn man einmal ein Mann ein Wort oder eine Frau ein Wort, dann muss man auch dann durchhalten. Dann darf man sich auch nicht verführen lassen von irgendeiner SMS, weil der geile Bock mal wieder zu dir kommen will. Mensch, Maria, du vertrödelst dein Leben mit so einer Illusion. Den kannst du vergessen, den kriegst du nie. Nach 7 Jahren ist alles ausgereizt. Du bist irgendein Rädchen in seinem Leben, nicht von Bedeutung, überhaupt nicht von Bedeutung. Der nimmt dich ab und zu, wenn er Bock hat auf dich, und das war's. Der führt da irgendein Leben, was wir beide gar nicht richtig durchschauen können. Du wirst nie mit dem richtig zusammen sein. Nie, niemals. Mach einen Schlussstrich. Das ist nur verletzend. Das tut weh. Das macht einen klein. Wenn man so behandelt wird von jemandem, das macht einen klein. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für dich. Ja. Dann ist es besser, vielleicht eine Weile den schlimmen Trennungsschmerz auszuhalten. Und dann ist man drüber weg, als dieses endlose, elende Leben, was du da führst mit ihm. Ja, ich hatte ja den SMS geschrieben und es war dann auch 6 Wochen Ruhe. Ja, aber du bist doch wieder weich geworden, nachdem er sich gemeldet hat. Ja, schon, aber da fühlte ich mich einfach, ich fühlte mich gut. Mir ging es gut, ja, weil siehste. Ich wusste... Ich brauche nicht mehr zu warten, bis er sich meldet oder ja, sonst irgendwas. Aber das ist doch eine tolle Erfahrung, die du gemacht hast. Das heißt, du hast dich sogar gut gefühlt. Nachdem du eine Entscheidung getroffen hattest, hast du dich gut gefühlt. Ja, aber dann hat er sich wieder gemeldet. Ja. Dann war er wieder da. Und okay, aber du könntest ja daraus lernen. Du hast die Erfahrung gemacht, ich fühle mich gut, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Treffe nochmal eine Entscheidung. Aber diesmal muss die wasserdicht sein. Dann musst du dir auch vornehmen, wenn er dann wieder ankommt, dann reagierst du nicht und du wirst ihm vorab schon sagen, es ist endgültig vorbei, du da brauchst dich überhaupt nie wieder bei mir melden. Ich melde mich auch nicht mehr zurück. Wenn du das so klar entschieden hast für dich und ihm das auch so gesagt hast, wirst du dich noch besser fühlen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja. Ich wünsche dir viel Glück dazu, Maria, entschuldige. Das ist, glaube ich, der allerbeste Weg für dich. Ja. Ja. Also toll, toll, toll, alles Gute, viel Kraft. Danke. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 1:30 Uhr haben wir und jetzt der Hinweis auf morgen. Morgen begehen wir nochmal ein bisschen Geburtstag, 18 Jahre Domian und ich habe es gestern ja schon gesagt, ich möchte mich nochmal bei euch wirklich für die vielen, vielen sehr, sehr netten Glückwünsche bedanken, die hier eingetroffen sind, schriftlich. Es wurden Gedichte geschrieben, Leute haben uns Videos geschickt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann nicht persönlich auf alles antworten, aber ich sag's jetzt hier mal so ins Mikrofon und in die Kamera hinein. Es hat mich wirklich sehr gerührt und freue mich sehr über euren sehr netten Zuspruch. So, morgen 18 Jahre Domian und morgen möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich im Laufe der 18 Jahre schon mal gesprochen habe. Vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor 5 Jahren, vielleicht aber auch vor 18 Jahren. Wie ist eure Geschichte weitergegangen und wie geht es euch heute? Und ich möchte gerne auch noch sprechen mit ein paar sehr treuen und extremen Fans dieser Sendung. Ich bin sehr gespannt, wer anrufen wird morgen. Ihr könnt euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Gerne natürlich auch morgen ab 0 Uhr schon anrufen. Da sind wie immer die Leitungen geschaltet. 18 Jahre Domian, unser Thema morgen. Heute wieder weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Detlef. Detlef ist 55. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Detlef. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Hallo. Also, ja, hallo. Super. Um was geht's? Ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Mhm. Ich freue mich erstmal, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja. Ich habe ein Problem seit 30 Jahren. Ne? Ich bin 1982 aus der DDR rübergekommen. Ja. Unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich habe 34 Monate im Gefängnis verbracht, in der damaligen DDR, wegen versuchter Flucht. Mhm. Und als ich dann hier im Westen gewesen bin, die ersten Wochen, habe ich mich nur gefreut und ich war euphorisch ohne Ende. Mhm. Und dann irgendwann war diese Euphorie erschöpft und ich kriegte meine erste Panikattacke. Mhm. Und diese Panikattacke, die war so heftig, dass ich umgefallen bin, dass ich im Koma gelegen habe. Ich hatte Herzkammerflimmern gehabt, das war der Wahnsinn. Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, was mit mir geschehen war damals. Mhm, ne? Ich wurde dann aus dem Krankenhaus wieder entlassen und die Ärzte wussten mit mir damals auch nicht so richtig, was los ist und so weiter. Und ja, okay. Und ich habe da ein Märtyrium durch. Also ich kann es nicht, man kann es mit Worten nicht beschreiben. Das heißt, diese Panikattacken, die begleiten dich jetzt seit 30 Jahren? Seit 30 Jahren, ja. Mehr oder weniger. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch Phasen, in denen es mir sehr gut geht, wo ich diese Ängste oder diese Angst vor der Angst, was ja dann dieses Problem ist, was dazu kommt, die Angst vor der Angst. Ne? Detlef, lass mich bitte nochmal fragen zu der Vergangenheit. Du hast einen Fluchtversuch gemacht von der DDR nach Westdeutschland und man hat dich gepackt. Und dann bist du in den Knast gekommen. Wie und wo hast du diesen Fluchtversuch unternommen? Ja, da am Dreiländereck, Bayern, Tschechei, DDR damals. Mhm. Das war so, wie soll ich sagen, das war mehr oder weniger so eine spontane Aktion gewesen. Ich habe gedacht, versucht, entweder du schaffst es oder du wirst erwischt. Und wenn du erwischt wirst, wirst du sowieso eingesperrt und dann stellst du einen Ausreiseantrag. Für mich gab es keine andere Alternative mehr. Ich wollte in den Westen. Warum wolltest du unbedingt in den Westen? Weil ich mit dem System in der DDR einfach nicht einverstanden war. Mhm. Bist du bei der Flucht? Ja, bitte. Bitte? Nee, bitte? Ja. Meine Mutter stammt hier aus der Region, wo ich jetzt wohne, nach Fallenberg bei Aachen. Ne? Mhm. Mhm. Und von daher, wir hatten immer Westkontakte und Deine Mutter stammt aus der Region, aber lebte damals auch noch in der DDR. Ja, meine Mutter ist vor dem Mauerbau noch in die DDR übergesiedelt. Ach so. Warum? Ja, warum? Ja, weil sie meinen Vater kennengelernt hat. Ach so, verstehe. Und wie gesagt, da war ja das Thema Mauer war noch stand ja noch in weiter Ferne. Und meiner Mutter wurde damals zugesichert, wenn sie in der DDR bleibt, sie kann trotz allem jederzeit in ihre Heimat zurückfahren, zu Besuch und so weiter und so fort. Aber als die Mauer dann gebaut wurde, war Ende. Dann durfte meine Mutter auch nicht mehr reisen. War das eine fulminante Lüge? Ja, ja, klar. Mhm. Ja, bist du bei dem Fluchtversuch angeschossen worden? Nein, nein, nein. Ich bin, wie soll ich das sagen, ich war in der Nähe des Grenzzaunes und habe gesehen, dass der für mich der letzte Zaun unüberwindlich war, mhm, und habe den Rückzug angetreten und ja, es hat Schnee gelegen, meine Spuren, die so waren schon, wie soll ich sagen, gesichtet worden und man hat mich beim Rückzug erwischt. Mhm. So, dann, ja, dann Gefängnisstrafe. Dann bitte? Dann Gefängnisstrafe, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja, ja. Und ja, wie bist du denn dann nach dieser Gefängnisstrafe in den Westen gekommen? Ich habe während meiner Haftzeit, während der letzten 6 Monate, habe ich den damaligen Rechtsanwalt Dr. Vogel angeschrieben. Berühmter Mann damals, ja. Ja, ja, mhm, ja. Und wenn man diesen Kontakt einmal hatte zu diesem Rechtsanwalt, mhm, das war schon praktisch die Fahrkarte in die Freiheit. Mhm. Nun kann ich mir vorstellen, und dann hat es dann über den Rechtsanwalt Vogel hat es dann geklappt, schließlich. Ja, ja, dann hat es geklappt, ja. Mhm. Man hat mir im Prinzip von meiner Haftzeit einen Tag geschenkt. Ja. Einen Tag, na wie großzügig. Nun kann ich mir vorstellen, dass die Haftzeit in der DDR, vor allen Dingen wenn man Republikflüchtling war, alles andere als Zuckerschlecken war. Wie hast du die Haftbedingungen empfunden? Teils, ich sag mal, es gab Zeiten, ja, wo ich auch psychisch total stark gewesen bin, wo mir alles, ich sage mal auf Deutsch, wo mir alles am Arsch vorbeigegangen ist. Mhm. Aber es gab auch Zeiten, wo ich fast zusammengebrochen bin. Was hat man mit dir gemacht oder was musstest du machen? Ja, was musste ich machen? Ja, arbeiten im Gefängnis. Mhm. Arbeiten, ne? Und teilweise auch sehr hart. Sehr hart teilweise. Und wie hat man dich behandelt? Also Schläge habe ich nie bekommen, aber ich habe unter Psychoterror gelitten. Mhm. Wie haben die denn wie haben die das gemacht? Ja, mit Drohungen, ne? Mit Drohungen, ja. Was haben die gedroht? Ja, Strafgefangene, wenn wir wollen, wir können sie verschwinden lassen, sie tauchen nicht mehr auf, sie haben keine Verbindung nach draußen, sie haben keinen Anwalt, keinen Beistand und. Mhm. Ja, okay. Hat man auch gedroht, zum Beispiel deinen Eltern oder deiner Mutter was anzutun? Nein, das nicht. Aber mein Vater der war damals Parteigenosse, SED, ne? Mhm. Und er hat Schwierigkeiten gehabt dadurch. Mhm. Und soll ich sagen, also ich hatte dadurch auch keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, weil ich eben der Outsider war. Ne? Verstehe. So, jetzt hast du da eine ganz heftige Zeit erlebt. Eine extreme Stresszeit, wo du Angst um Leib und Leben hattest. Ja, habe ich. Ja. Dieses ist ja wahrscheinlich, so kann ich es mir vorstellen, der Auslöser für deine später dann eingetretenen Panikattacken, die bis heute anhalten. Ja, wahrscheinlich, ja. Hast du denn in den letzten 30 Jahren dir irgendwo mal ärztlichen Rat und Hilfe gesucht? Ja, Domian, ich bin 18 Mal stationär in Behandlung gewesen. Mhm. Ich habe auch psychosomatische Behandlungen mitgemacht und so weiter und so fort, aber irgendwo, ich weiß es nicht, das sitzt bei mir so tief, es hat alles nicht gefruchtet irgendwo. Hast du denn bei diesen Behandlungen, die du bisher schon hast machen lassen oder über dich ergehen lassen, hast du auch über diese Zeit in der DDR im Gefängnis und die Flucht, hast du das alles erzählt deinen Therapeuten? Ja, klar. Ja. Ja, sicher. Ja, ja. Haben die das ernst genommen? Ja, sicher wurde das ernst genommen, auf jeden Fall. Mhm. Naja, ich frage mal so, ich habe ja schon alles Mögliche gehört, wo ich dann immer die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Mhm. Ist das in den letzten 30 Jahren schlimmer geworden? Nein, es ist besser geworden. Ich habe irgendwo gelernt, mich damit zu arrangieren. Wie oft gibt es so eine Panikattacke? Also ich habe gestern die letzte gehabt. Wie sah das genau aus? Vielleicht beschreibst du es uns. Ja, pass auf, ich beschreibe das mal so. Das kommt bei mir vor, wenn ich in eine Situation gerate, wo ich der Meinung bin, aus der ich nicht entfliehen kann. Ich musste gestern einkaufen gehen. Mhm. ich weiß, im Supermarkt kann dann schon mal eine Schlange stehen. Ja, okay. Und ich stehe dann dazwischen und habe die Artikel schon, wie soll ich sagen, im Einkaufswagen. Verstehe, da gibt's kein Vor und kein Zurück mehr. Ja, kein Vor und kein Zurück. Mhm. Und dann schaukelt sich das hoch, bis zu dem Punkt, dass ich den Wagen dann stehen lasse und gehe einfach raus. Was hast du denn gestern gemacht? Gestern habe ich eine Beruhigungstablette genommen. Ach so, während du da in der Schlange stehst? Nein, vorher schon. Vorher. Ja. Aber du hast es trotzdem als Panikattacke erlebt und hast es durchgestanden, oder wie kann ich es verstehen? Also du bist gestern dann nicht weggelaufen, du hast es dann durchgezogen. Nee, ich bin weggelaufen in dem Sinne, dass ich doch trotzdem eine Beruhigungstablette genommen habe. Das ist ja auch ein Weglaufen. Verstehe. Das ist ja ein Weglaufen. Mhm. Ich habe mich der Angst in dem Moment nicht gestellt. Mhm. Aber du hast die Beruhigungstablette genommen, bevor du einkaufen gegangen bist. Domian, ich stand schon vor dem Supermarkt und habe gemerkt, ich fing an zu zittern, mir lief der Schweiß den Rücken runter. Ah ja. Ich schaffe es nicht. Ich habe mir im Arsch treten wollen, auf Deutsch gesagt. Ich habe mir gesagt, du musst jetzt da. Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Domian, ich habe vor dem Supermarkt habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin weggefahren, habe mich hier in der Nähe meines Wohnhauses da, habe ich mich in den Park gesetzt und habe diese Tablette genommen und gewartet, bis sie langsam anfing zu wirken, und dann bin ich in den Supermarkt reingegangen. Und dann ging es halt, ne? Dann ging es. Ja. Aber das ist ja nicht Kindersache, ne? Dass man immer wieder auf diese Mittel zurückgreift. So kann man sich das ja vorstellen, wie gepeinigt man ist von einer solchen Erkrankung, dass man solche Aktionen da machen muss, wie du es gerade beschrieben hast. Du bist 55 Jahre alt. Ist diese Krankheit so stark, dass du nicht mehr arbeiten kannst, oder arbeitest du? Ich bin deswegen Frührentner, ja. Wie lebst du? Bist du in einer Beziehung? Ja, im Moment nicht mehr. Seit Jahren nicht mehr. Hat das damit zu tun? Ich lebe, bitte? Hat das mit der Erkrankung zu tun? Ja, zum Teil, ja. Mhm. Zum Teil. Ja, kann ich sagen. Also ich habe mein Leben auf meine Erkrankung eingerichtet, sag ich mal so. Ne? Mhm. Mhm. Und ja, okay. Ich habe meine Freiheiten, aber ich bin durch meine Krankheit auch eingeengt. Ich kann natürlich. Zum Beispiel, ich möchte jetzt im Mai, Ende Mai möchte ich in meine alte Heimat fahren, zu Besuch. Mhm. Wenn ich in den Zug einsteige, das geht nur unter Beruhigungsmitteln. Sonst könnte ich gar nicht einsteigen. Hat das mit dem Zug zu tun oder mit der alten Heimat? Nein, das hat mit der Situation zu tun. Wenn ich in den Zug einsteige, bin ich in einer Situation, aus der ich nicht fliehen kann. Mhm, verstehe. Das wäre im Flugzeug genauso wahrscheinlich. Ja, ich kann ja nicht die Notbremse ziehen. Könnte ich, ja, okay, aber. Verstehe. Das würde ja jede Menge Geld kosten, ne? Ja, das solltest du nicht machen. Okay, Du sagst, es ist weniger. Es ist weniger geworden. Es ist ein bisschen besser geworden in der letzten Zeit. Wie oft gibt es denn so einen Vorfall? Kann man das sagen? Ich würde mal sagen, fast jede Woche einmal. Ach, das doch. Ja. Fast jede Woche einmal. So, und wenn du dann solche Sachen planst, dann gibt es automatisch so einen Vorfall. Ja, dann fängt automatisch schon der Kopf an, das Kopfkino an zu drehen und, ich möchte mit dem Zug fahren, ja, okay, ich wünsche mir das, aber ich weiß genau, ich steige in den Waggon ein und ich weiß jetzt, ich komme da nicht raus und dann, verstehe, dann so. Ist alles vorbei. Jetzt, hast du so viel schon gemacht und es hat alles noch nichts genutzt. Das ist bitte? Immer, ich sag, jetzt hast du schon so viel unternommen und es hat noch nichts wirklich genutzt. Das sind immer ausgesprochen schwierige Situationen für jeden Berater, für jeden Psychologen auch. Dennoch muss jetzt fachkundiger Rat herangezogen werden. Domian, ich sag mal so, mittlerweile nach diesen Jahren, ne, ich bin der Meinung, ich bin irgendwo austherapiert. Vielleicht. Ja, und vielleicht. Wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Hör dir doch vielleicht mal einfach mal so die Meinung meiner Psychologin, das ist ja nur eine gestandene Fachfrau, einfach mal an. Du kannst ja eh entscheiden, was du machst und wie du es einordnest. Ich will es ja nicht aufdrängen, Detlef. Wenn du sagst, nee, brauche ich nicht mehr, ich kann damit leben, dann ist auch gut. Ja, aber wie gesagt, es sind Phasen in meinem Leben, die ich fast nicht mehr ertragen kann, eben durch diese Ängste. Gut, deshalb möchte ich, dass du doch mal ein paar Worte mit Sabine noch sprichst, okay? Mhm. Domian, was ich noch sagen wollte, der schlimmste Auslöser für mein Problem ist wahrscheinlich, ich habe im Gefängnis Naumburg, das war im Jahre 1981, habe ich 18 Tage in einer Dunkelzelle gesessen. Die war von der Fläche her 2x2 Meter. Mhm. Und dann wurde mir von Seiten der Strafvollzugsbeamten gedroht, wie gesagt, dass sie mich verschwinden lassen könnten, wenn sie wollen und. Das ist sehr schön. Wenn man da ohne jeglichen Beistand sitzt, in ganz so einer Zelle. Ganz schön. Die Hölle ist das. Ja, ist die Hölle. Das ist die Hölle, das glaube ich. Und wenn ich das so manch einem hier im Westen erzählt habe, das können Sie sich gar nicht vorstellen oder glauben. Mhm. Doch, glauben. Aber ich habe es erlebt. Ich glaube dir das. Es gibt ja genügend Berichte auch von ehemaligen Häftlingen aus der DDR, die das so erlebt haben. Detlef, jetzt bitte ich dich aber aufzulegen und die Sabine ruft dich nochmal an. Also ich finde, sie sollte dich mal beraten. Ich wollte dir noch eins sagen. Ich finde deine Themen, ich finde es klasse, wie du auf die Leute eingehst. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass wir beide uns haben unterhalten können, Detlef. Alles Gute, wirklich von Herzen. Und vielleicht können wir dir ja doch noch einen kleinen Hilfstipp geben. Mich würde das sehr freuen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, mache ich. Okay. Tschüss, ciao. Ja, nochmal schönen Dank. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist um 1.46 Uhr Anne. Hallo, Anne. Ja, hallo. Hallo, Anne. Du bist, 64. Richtig. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Mein Enkel hat sich letzte Woche umgebracht. Ach du lieber Gott. Wie alt ist dein Enkel gewesen? 20. 20 Jahre. Letzte Woche. Ja. Was hat er gemacht? Sommer. Der ist einem Zug entgegengegangen. Hm. Warum hat er das gemacht? Wenn ich es wüsste. Ja, es war eine schwere Kindheit für ihn. Ich habe den also, als er 9 war, und es ging einfach zu Hause nicht mehr. Er ist misshandelt worden und geschlagen worden und kam in der Schule nicht zurecht. Und dann habe ich ihn mal genommen und dann hat er gesagt, Oma, hier bin ich und hier bleibe ich. Bei dir wollte er bleiben. Bei mir wollte er bleiben. Mhm. Dann habe ich das Jugendamt eingeschaltet und dann habe ich auch ihn zugesprochen bekommen. Dann ist der Junge bei dir auch aufgewachsen weiter? Ja, 12 Jahre. Mhm. Hat sich also super entwickelt. Dazu muss ich sagen, ich habe ihn also ein paar Mal testen lassen. Es ist ein hochintelligentes Kind gewesen. Sag mal, was war denn was war denn da in der Familie los? Der Vater oder die Mutter, wer ist dein Kind? Also sein Vater oder seine Mutter? Meine Tochter. Was ist denn da los? Warum hat deine Tochter und auch ihr Partner offensichtlich den Jungen so schlecht behandelt? Die haben sich auch scheiden lassen. Die Mutter hat dann einen Lebensgefährten gehabt und dann waren die Kinder wohl im Weg. Aber Melin war der Ältere und er hatte also eine ganz, ganz schwere Kindheit. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen auszugleichen. Mhm. Und ich hab ihn dann auch. Hat er denn hat er jetzt bis zum Schluss bei dir gewohnt? Ja. Ja. Mhm. Und ich mache mir den Vorwurf, also bis 18 war alles okay. Das war also wirklich, das war ein Junge, das war so ein Überflieger. Mhm. Der schaffte das Gymnasium ohne Probleme bis zur 12. Klasse. Und dann hat er alles fallen lassen. Mhm. Dann ist er mit Drogen in Verbindung gekommen. Mhm. Mhm. Mhm. Und dann hatte der sich auch wesensverändert. Ja. Und zwar so gravierend, dass ich nicht wusste, mit wem ich jetzt rede. Ja. Das kann durch die Drogen natürlich passiert sein. Ja. Weißt du, welche Drogen er genommen hat? Was für eine Art von Drogen? Er hat angefangen mit Cannabis. Mhm. Aber, und dann gab es ja hier dieses, wie nennt sich das, Badesalz. Badesalz, weiß ich, also Amphetamin, Tabletten. Ja, da kannst du, da kann man sich so Tütchen bestellen. Was genau das für ein Wirkstoff ist, weiß ich gar nicht. Okay, aber schon chemische Drogen dann, die bisweilen eine Veränderung des Gehirns bewirken, die man gar nicht richtig erforscht hat. Dann wusste ich also manchmal nicht, spreche ich jetzt mit Merlin, so heißt er, oder er nannte sich dann er. Er nannte sich einfach er. Ja, und dann habe ich also anfang gedacht, es ist gespielt, ne? Ja. Ich habe das also immer so ein bisschen übergangen. Ich sage, komm, hör jetzt auf, so einen Quatsch zu machen. Und aber man ist da ja auch völlig hilflos dann in so einer Situation. Von was hat er denn gelebt bis zum Schluss? Von mir. Von dir. Bis ganz zum Schluss hast du ihm dann alles gemacht? Und ja, also er hat, nachdem er sich die Schule geschmissen hatte, habe ich dann gesehen, dass er sein soziales freiwilliges Jahr machte. Mhm. Das hat er auch gemacht. Und dann gibt es hier bei uns das Siegerland-Kolleg und habe gedacht, da gehst du dann hin, machst dein Abitur dann noch zu Ende. Mhm. Das hat er dann auch noch nicht mehr gemacht. Hast du viel mit ihm gestritten? Ich habe nie gestritten. Nein. Ich habe immer gesagt, also jeden Weg überlegt. Ich sage, und es gab also zu meiner Zeit schon diese Aktion Sühnezeichen. Das ist ja mittlerweile weltweit. Ich sage, versuch doch, ich fahre mit dir nach Düsseldorf. Komm, lass uns das noch machen. Also du hast ihm viele, viele Sachen angeboten, aber er hat es nicht angenommen. Nein. Machst du dir in irgendeiner Form Schuldgefühle? Ja, ich habe ihn rausgesetzt. Ach, du hast ihn rausgesetzt? Dann hat er doch nicht bis ganz zum Schluss bei dir gewohnt. Ja, nein. Bis ein paar Tage vorher nicht mehr. Ach so. Weil jeder gesagt hat, es geht nicht. Mit welcher Begründung hast du ihn rausgesetzt? Ich war mir meines Lebens nicht mehr sicher. Verstehe. Es kam also ganz kurios. Ich habe also irgendwann den Messerblock in die Nachbarschaft gegeben. Mhm. Ich bin mal morgens in die Dusche gegangen und dermaßen derbe gefallen, weil sämtliches Duschgel und Shampoo und alles Mögliche in der Dusche lag. Hatte er verbreitet dort? Im Wahn? Das hatte er alles verbreitet dort im Wahn? Ja, ja. Was hat er denn zu dir gesagt, als du ihn rausgeschmissen hast? Ja, es wird mir leid tun. Es tut mir auch leid. Wie hast du denn dann vor einer Woche diese furchtbare Nachricht aufgenommen, als du das gehört hast? Schlimm, die Polizei kam. Und damit war für mich im Grunde die Welt zu Ende. Bin dann also ins Beerdigungsinstitut gefahren und muss auch noch sagen, er sah auch noch ganz gut aus. Er war nicht. Das Gesicht hat. Das Gesicht hat nichts abbekommen. Nein, und auch diese wunderschönen, schmalen Hände mit den langen Fingern, das war also alles noch unversehrt. Alles andere war eben abgedeckt. Du sprichst immer von ich, das heißt, du warst immer alleine mit ihm, du hast keinen Partner. Nein. Hat inzwischen die Mutter sich dann mal gemeldet und gerührt? Oder die Eltern? Nein. Nein? Nein. Ich habe versucht, den Vater zu erreichen. Der lebt in Russland, ist Deutscher, aber der hat sich selbstständig gemacht und kann seine Firma so weltweit leiten. Und ist dann wohl nach Russland gegangen, um keinen Unterhalt zu zahlen für die Kinder. Ja, also im Klartext, sowohl Mutter als auch Vater haben sich noch nicht geregt, obwohl du versucht hast, Kontakt aufzunehmen. Ja. Du stehst jetzt ganz alleine da mit diesem Unglück? Ja. Gibt es sonst irgendjemanden aus der näheren Familie, mit dem du in Kontakt bist? Ja, es gibt meinen Ex-Mann, mit dem ich 30 Jahre verheiratet war. Der aber so seine eigenen Vorstellungen hat, die die nicht meine sind. Verstehe, also da hast du auch keine wirkliche Hilfe. Nein. Dieser Ex-Mann ist aber nicht der Opa des Jungen. Doch. Doch, das ist der Opa, der leibliche Opa. Mhm. Mhm. Ja. Ist aber neu verheiratet, hat eine neue Frau. Es interessiert nicht so. Mhm. Es interessiert am Rande. Jetzt ist vor einer Woche dieses grauenhafte Unglück passiert. Es ist eine Woche vergangen. Wie hast du denn diese Woche überstanden? Kann ich dir sagen. Mit starken Beruhigungstabletten. Mhm. Sonst ging es gar nicht. Nee, sonst ging es gar nicht. Die hast du heute auch eingenommen? Nee, ich bin also jetzt so ein bisschen am Reduzieren, weil übermorgen die Beerdigung ist. Ich werde mit meiner Freundin dorthin gehen. Das wird dann eine ganz kleine Beerdigung. Ja, das ist also eine Beerdigung. Ich habe mir dann so ein Friedenswald ausgesucht. Ein Baum. Er ist mittlerweile eingeäschert und die Beerdigung ist übermorgen. Und liebe Anne, ich möchte ganz dringend noch, bevor gleich die Sendung vorbei ist, noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich die Schuldgefühle, die du dir machst. Die wahrscheinlich Ich würde nie jemanden raten, lass ihn fallen oder schmeiß ihn raus. Mhm. Ich denke, das ist der größte Fehler meines Lebens gewesen. Dennoch ist es ja, so wie du es gerade beschrieben hast, erklärbar, warum du es gemacht hast. Du hast es ja nicht leichtfertig getan. Du hast es nicht in einer schnellen Aktion gemacht. Es ist ja viel, viel, viel passiert vorher. Nein, es war so, dass ich also mir nicht mehr weiter wusste und einen Nachbarn zu Hilfe gebeten hatte. Ja. Und der dann die Polizei geholt hat und die haben ihn rausgesetzt. Ach, sogar die Polizei war daran beteiligt. Ja. Und du hattest, ich sag's nochmal, du hattest auch Angst um dein Leben. Weil du nicht wusstest, was mit ihm los ist und was er eventuell tun könnte. Ja, also wenn er war. Wenn er war, ja. Ja. Das ist jetzt so eine hochtragische Situation. Der Junge konnte nichts dafür, was mit ihm los war. Und du hast auch richtig gehandelt. Es gibt keinen Schuldigen in der Situation. Es gibt keinen Schuldigen. Es ist ein unfassbares Unglück, ein Schicksal ist es. Du hast ja alles, was du als Oma Gutes tun konntest, hast du ja für den Jungen getan. Du hast ein ganzes Jahrzehnt hast du den Jungen aufgezogen. Und so wie ich dich jetzt erlebe, hast du wahrscheinlich alles für den Jungen getan. Ja, also soweit es in meiner Macht stand. Genau. Ja. Er hatte in diesen ersten 9 Jahren so viel vermisst, dass ich vielleicht anfangs auch zu viel getan habe. Den Vorwurf müsste ich mir dann eventuell machen. Aber du hast es alles mit so viel Wohlwollen getan und eben auch, um ihn aus dem Unglück rauszureißen, in das er vorher gelangt war bei deiner Tochter und dessen Partner. Ja. Aber einfach ihn dann auch fallen lassen, dann mache ich mir den größten. Und ich glaube, das kann ich mir nie vergessen. Aber Anne, du hast ihn nicht einfach fallen lassen. Wenn du ihn einfach hättest fallen lassen, dann wäre ich auch anderer Auffassung. Aber es war ja eine quälende Zeit mit dem Höhepunkt, dass sogar die Polizei vorbeikommen musste. Ich bin so hundertprozentig sicher, dass dich keine Schuld trifft. Ich würde es sonst nicht sagen, aber ich weiß, dass ich dich damit nicht erreichen kann im Moment, weil du voller Trauer und Schuldgefühle bist. Das tut mir total leid. So ein Unglück, so ein furchtbares Unglück. Ja, also ich denke mal, dieses Schuldgefühl, das kann mir wirklich keiner nehmen. Das kommt auch immer wieder. Mit jedem, mit dem ich rede, sagen, kannst du nichts zu, das hast du richtig gemacht. Nein, das habe ich nicht richtig gemacht. Das kann mir auch keiner einreden. So, Anne, jetzt stehe ich in der unangenehmen Situation, dass ich das Gespräch beenden muss, weil die Sendung vorbei ist. Aber bitte leg auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay? Ja, danke. Machen wir so. Alles Gute und viel Kraft und bis gleich. Danke, tschüss. Tschüss. Ach, das tut mir jetzt leid, dass wir nicht weitersprechen können. In der Technik Ansgar Machalitzki. Morgen heißt unsere Sendung 18 Jahre Domian und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal in dieser Sendung gesprochen habe. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.